1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns pünktlich zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen im 1Live Talkradio. Herzlich willkommen zu unserer letzten Talkwoche in diesem Jahr vor der Weihnachtspause. Ich freue mich, dass ihr auch da seid und wir starten wie immer montags mit einer freien Themennacht. Und das bedeutet, ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50, E-Mail domian@wdr.de. Und bitte eure Telefonnummer nicht vergessen reinzuschreiben in die E-Mail. So, die erste Anruferin ist 21 Jahre alt heute und heißt Dunja. Hallo Dunja. Hallo. Hallo. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das macht nichts. Ja. Das ist gleich weg. Um was geht's denn, Dunja? Es geht um vieles. Also ich habe Baustellen in meinem Leben. Ich war mit jemand zusammen, oder ich komme jetzt demnächst wieder richtig mit dieser Person zusammen, ein Jahr fast zusammen. Und du warst mit der Person ein Jahr zusammen? Ja, fast. Hm, also, soll ich es erklären? In diesem Zeitraum wir haben uns einen Monat und ein paar Wochen nicht gesehen. Ja. Das war der 30. August, also bis Ende August hatte sie von mir getrennt. Ja. Und damit bin ich nicht ganz zurechtgekommen halt. Davor war es aber, ich war auch schwanger von ihm. Und ich habe es zwischen April und Mai abtreiben lassen. Wolltest du das? Nein, ich musste abtreiben. Wer hat dich dazu gedrängt? Meine Eltern. Deine Eltern? Ja, meine Eltern. Du bist eine junge Frau von 21 Jahren. Ja, aber das hat auch Hintergründe, weil ich meine Familie ist also muslimisch. Und ich bin nicht verheiratet und mein Freund ist ein Deutscher. Und das ist einfach nicht angesehen, ging einfach nicht. Wie geht's dir denn damit? Ja, eigentlich ganz schlecht, wenn ich ehrlich bin, seit dieser ganzen Sache. Mir ist eigentlich alles sehr viel egal geworden. Also du hättest, wenn der Druck von der Familie nicht gewesen wäre, hättest du das Kind bekommen? Ich hätte mich auf eine Art selbst entschieden. Ich hätte Pro und Contra gemacht, was gut wäre für ein Kind und was dann nicht, wenn ich kein Kind hätte. Aber so konntest du gar kein Pro und Contra machen, weil es hieß nur Contra. Ja. Ja. Was hat denn der Vater des Kindes damals dazu gesagt, dass du ab... Naja, anfangs, wenn ich ehrlich bin, hat er sich mit mir gefreut und er hat mich begleitet zum Frauenarzt und so halt alles. Und aber dann auf einmal schlug es so um sich, also er hat sich da verändert und vielleicht auch, weil meine Eltern diesen Druck gemacht haben, hat er dann auch gesagt, ja, er will es doch nicht und er fühlt sich nicht bereit. Also wirklich anfangs hat er sich total gefreut und dann auf einmal sich total verändert. Wie ist die Situation denn jetzt mit dem Freund? Er hat sich ja von mir am Ende August von mir getrennt. Mhm. Einfach so spontan. Also wir waren noch 5 Tage zuvor in Hamburg. Und wir waren schön essen und so halt. Wir waren auf jeden Fall 5 Tage zuvor essen, so alles war Schönheit. Und er ist dann 5 Tage später nach Hamburg gezogen und er hat einfach mit mir per E-Mail Schluss gemacht. Ja. Und hat gesagt, dass ich ihn nerve, dass ich ihn stresse. Ah. So, und heute? Seit er sich von mir getrennt hat, einen Monat, ein paar Wochen, hat er sich dann bei mir gemeldet, so. Und wollte mich unbedingt wieder zurückhaben. Und ich habe natürlich auch an ihn gedacht, aber er hat mir so viel angetan. Und ich habe ja auch Bulimie, seit ich 15 Jahre alt bin. Wie ist denn die Situation jetzt heute? Ich möchte ihn gerne haben und ich habe Gefühle für ihn. Aber ich muss mich wieder ihn dran gewöhnen. Ich habe so meine Gefühle schwenken zwischen Ja und Nein. Also seit dieser Trennung im August ist das so ein Hin und Her und ist es nicht klar ausgesprochen, seid ihr jetzt zusammen, seid ihr nicht zusammen? Naja, also von seiner Seite ist es natürlich klar, dass er mit mir zusammen sein möchte, aber ich immer wieder, weil ich habe auch in dieser Zeit, wo er sich von mir getrennt hat, habe ich jemand Neues kennengelernt und so, aber das war nichts mehr, also für mich in meinem Sinne, ich habe jetzt... Er wohnt in Hamburg, sagst du? Ja. Und wo wohnst du? Ich komme... Wie weit entfernt wohnt ihr? 300 Kilometer. 300 Kilometer, was ja dann auch eine gewisse Kompliziertheit darstellt. Was sagen denn deine Eltern, die wollen doch nicht, dass du einen deutschen Jungen hast oder einen deutschen Freund hast? Naja, also das Problem ist halt, wenn er sich gut verhalten hätte, in dem Sinne von meinen Eltern, ihrer Sicht her, wäre das kein Problem. Er hat ja auch konvertiert zum Islam und so halt alles. Das hat er gemacht? Ja, das hat er gemacht. Und warum haben sie dich dann gedrängt abzutreiben? Weil, wie gesagt, man muss ja verheiratet sein und... Aber ihr hättet doch heiraten können. Er wollte nicht, nein. Ach so. Er fühlte sich zu jung dafür, erstens, er fühlte sich für heiraten zu jung und er fühlte sich zu jung für als Vater zu sein. Wie alt ist er? Er ist 21. Mhm. Also er ist jetzt auch Moslem geworden? Ja, er ist, ja. Und dir zuliebe? Ja, eigentlich gesehen, ja. Oder glaubt er wirklich? Nein, also er hält sich schon dran. Er isst kein Schweinefleisch, er trinkt keinen Alkohol. Ja. Also er ist, wenn ich ehrlich bin, er hat eine sehr gute Seite an sich. Ja. Er ist sehr lieb und so. Was ist jetzt genau der Anlass deines Anrufes heute, Dunja? Jetzt haben wir so ein bisschen aus der Vergangenheit gehört. Was ist konkret die Frage? Naja, meine Frage ist, soll ich wieder mit ihm zusammenkommen? Ja, dann nach dem, was er mir angetan hat, alles. Mhm. Er hat mich ins Licht gelassen in der Zeit, wo ich abgetrieben habe. Mhm. Also wenn ich das so nochmal schädel, er hat mich hingebracht an dem Tag, wo ich abgetrieben habe. Mhm. Aber dann, als ich 3 Tage später ins Krankenhaus gekommen bin, haben wir uns auch da getrennt oder so. Und da war es auch wieder für ihn zu viel von seiner Sicht her. Mhm. Und ich lag dann für eine Woche im Krankenhaus und dann hat er sich dann einmal nur blicken lassen, also einmal in der Woche, also einmalig nur. Also er hat nicht wirklich zu dir gestanden in dieser ernsten Situation? Nein, hat er nicht, gar nicht. Er war... Und es wäre vielleicht auch gar nicht zu der Abtreibung gekommen, wenn er gesagt hätte, okay, ich fühle mich reif dazu und ich bin jetzt auch bereit, dich zu heiraten. Ja, eigentlich, ja. Dann hätten deine Eltern das auch akzeptiert? Ja. Und es wäre heute eine ganz andere Situation? Ja, richtig. Mhm. Und seit, auch wo er sich von mir getrennt hat, also August... ich hatte Bulimie, wie gesagt, und es ist bei mir schlimmer geworden. Und könnt ihr mir vorstellen, in den ganzen Turbulenzen, in denen du da lebst, dass die Bulimie wirklich dann heftiger geworden ist? Ja, ich war schon in der Behandlung für 10 Tage, aber ich habe es dann abgebrochen, ich konnte es nicht mehr. Ja. Wie oft erbrichst du denn zurzeit? Zurzeit jeden Tag. Jeden Tag. Nach dem Essen, also am meisten dann nachts, also wo es keiner mitkriegt. Gerade auch schon? Ja, also was heißt gerade auch so vorhin, vor 3 Stunden. Mhm. Weiß dein Freund das? Ja, mein Freund weiß. Weiß er auch, wie oft das vorkommt und wie? Er hat es noch nicht bei sich erlebt, also ich will es auch nicht, wenn ich bei ihm zu Besuch bin. Mhm. Ich mache das lieber bei mir in der Wohnung oder bei meinen Eltern, wo es halt keiner mitkriegt so in etwa. Und was machst du denn beruflich? Ich mache gerade Schule eigentlich. Ja. Aber ich bin gerade von der Schule so, da ich ja das Klinikum auch abgebrochen habe, also die stationäre Behandlung, bin ich zurzeit raus aus der Schule und fange jetzt im Februar wieder, komme jetzt in die Schule wieder rein. Also da sind wirklich, wie du gerade am Anfang sagtest, ganz viele Baustellen in deinem Leben. Ja. Da ist die Schule, da ist die Bulimie, was sehr ernst zu nehmen ist, wo du dringend, dringend, dringend Hilfe brauchst. Da ist eine Klärung, was du mit deinem Leben planst jetzt und vor allen Dingen die große Entscheidung, soll ich mit diesem Mann wieder zusammenkommen? Was sagt denn jetzt eigentlich, wenn du ganz klar in dein Herz schaust, was empfindest du denn für ihn? Also ich empfinde auf jeden Fall sehr viel für ihn. Nur nach diesen Turbulenzen, nach den ganzen Sachen, was passiert ist, ist sehr schwierig für mich geworden. Ja. Ja. Naja, nochmal gefragt, das ist mir schon klar. Also nach dem, was passiert ist, und wie sehr ist die Liebe, hat die Risse bekommen? Hat die große Risse bekommen? Ja. Ja. Ja. Sagst du mit großem Ausdruck, ja. Ja. Ist ja schon eine Aussage, ne, wenn du das so sagst. Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht mehr so wie früher. Es ist natürlich klar, dass man am Anfang verliebt ist und so, das ist ganz normal. Aber wenn man von so einer Person auf eine Art so enttäuscht wird, wie er mich behandelt hat, und er ist sehr intelligent, das ist auch ganz gut so gewesen, dass er sein Abitur gemacht hat und so. Dass, also wirklich, also... Also er würde schon gerne wollen. Mit was, wenn ich jetzt fragen darf, mit... Also ich meine, er würde schon gerne wieder zurück in die Beziehung gehen. Natürlich, also er will mich ja, ich will ihn eigentlich auch, aber und ich bin ja auch wieder, also quasi fast mit ihm wieder zusammen, aber ich will, dass es... zum guten Anfang wird und nicht zum schlechten halt. Das ist sehr schwierig, Dunja, für einen Außenstehenden da einen richtigen Rat zu geben, weil letztendlich muss dein Herz das entscheiden. Ja, ich weiß. Ich wäre an deiner Stelle auch sehr irritiert, da muss man sehr vorsichtig auszudrücken. Und ich weiß nicht, ob ich das Vertrauen wieder aufbauen könnte, was da kaputt gegangen ist. Das ja. weiß ich nicht. Also er hat mich ja nicht betrogen oder so. Nein, natürlich nicht, aber er hat dich im Stich gelassen. Er hat mich einfach, und wie seine Art auch war, seine Phasen, wie er manchmal total aggressiv war zu mir und so und wie er mich behandelt hat. Hast du dich auch schon geschlagen mal? Ja, es ist auch schon vorgefallen, ja, auch häufig, leider. Ich weiß es nicht, Dunja. Ich würde eher würde ich sagen, nein. Geh einen neuen Weg, aber das lässt sich, das kann man nicht so als Außenstehender nach wenigen Minuten ganz eindeutig sagen. Ja, das Problem ist halt für mich, ich hänge an ihn dadurch, dass ich ja von ihm schwanger geworden bin und diese ganzen Sachen halt. Also zunächst einmal nochmal möchte ich dir sagen, dass du in Sachen Bulimie ganz dringend was unternehmen musst. Wie viele Jahre hast du es? Seit ich 15 Jahre alt bin. Das heißt 6 Jahre. Das ist eine verdammt lange Zeit. Ja. Da möchte ich dich auch gleich noch beraten lassen von meinem Psychologen. Ja? Ja. Unbedingt. Das muss sein. Mhm. Was die Sache mit deinem Freund anbelangt, ja, also wenn du, ich glaube, das Beste ist, wenn man in so einer Lage ist wie du und so unsicher und so hin und her, dass man es doch dann nochmal ausprobiert. Ja, natürlich. Und sich einfach nochmal drauf einlässt, wenn man nicht klar Nein sagen kann. Weil ja. dann, nach ein paar Monaten, weißt du. Dann weißt du es wirklich, ob du es willst. Ich hoffe, er zeigt sich von seiner guten Seite. Er hat auch gesagt, er wird sich ändern für mich. Aber ich möchte es sehen. Ich will nicht nur... Okay, dann gib ihm doch noch einmal diese Chance und gib euch nochmal ein Vierteljahr. Und dann siehst du klar. Ja. Indem du dich jetzt einmal mal entscheidest, wenn du sagst, okay, ich lasse mich nochmal drauf ein, dann kannst du das auch beurteilen in 2-3 Monaten, ob es wirklich gut ist. Und dann, wenn es nicht gut ist, dann sagst du radikal Nein und das war's. Ja, ja? Ich will ja nicht sagen, also ich habe auch Fehler gemacht, aber es ist durch beiden, es ist einfach zu viel gewesen, durch mit meiner Familie, dass das ist halt nicht akzeptabel gewesen ist und ich kann es einfach nicht mehr ändern auf eine Art. Also jetzt möchte ich dich bitten aufzulegen und mein Psychologe wird dich anrufen wegen der Bulimie. Das ist ganz wichtig. Okay. Ich wollte aber noch einen Satz sagen, was die Abtreibung anbelangt. Wenn du in irgendeiner Weise in eine große Konfliktsituation nochmal kommen solltest, das musst du entscheiden. Das darf kein anderer darf Druck auf dich ausüben. Ja. Du bist eine junge Frau, du bist ein erwachsener Mensch. So, Dunja, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay. Alles Liebe wünsche ich dir von Herzen. Danke. Tschüss. Dunja, 0800 220 50 50. Doris ist jetzt hier. 69. Hallo, Doris. Hallo, Jürgen. Hallo, Doris. Ja, was reden wir beide? Ja, erstmal finde ich das ja auf eine Art und Weise traurig, aber ich gönne es euch allen, auch deinen Mitarbeitern, dass ihr Weihnachtsferien, so. Urlaub machen. Was sollen wir bloß machen, wenn wir euch nachts nicht mehr zuschauen oder zuhören können? Ah, ihr seid so nett. Ja. Ihr seid so nett. Ihr macht mir auch immer ein schlechtes Gewissen. Nein. Ja, und die Sendezeit könnte länger sein. Ja, das ja. dazu. Ja, ich habe eine ganz traurige Geschichte. Und ich hoffe, dass ich nicht wieder so tief weinen muss. Meine Mutter lebt noch. Es würde jetzt Ende des Monats 97 Jahre alt werden. Oh Mann, nee, ich kann glaube ich nicht. Moment. Wir versuchen es mal. 97 Jahre wird, ja, die, wird sie, die alte Dame. Sie liegt seit anderthalb Wochen im Krankenhaus. Ist vom Heim aus dorthin gekommen worden, hingebracht worden, weil sie drohte auszutrocknen. Und seit Freitag hat man mich und auch die Familie da informiert, dass sie es nicht mehr schafft. Sie liegt also quasi im Sterben. Ja. Und ist es eine Altersschwäche? Altersbedingte Sache, ja. Ist sie noch bei klarem Verstand, bei Bewusstsein? Sie kann sich nicht mehr äußern. Ja. Sie konnte vor 2 Tagen auch noch mit dem Kopf nicken, das tut sie auch nicht mehr. Sie erkennt mich wohl noch. Also die Augen sind geöffnet? Die Augen sind etwas geöffnet, ja. Aber der Mund ist offen und Zunge ist auch wohl nicht mehr so ganz ihrer Herr. Was für mich so schrecklich ist, ich hatte dann am Freitag, als man mir das sagte, dass sie, oder ich muss noch dazu sagen, Donnerstagabend war ich noch mit meiner Nichte da und da haben wir noch in so ganz, ganz kleine Stückchen ein Viertelstück Brot so eine Graubrotscheibe, da ein Viertelstück von mit Marmelade ihr zuführen können und einen kleinen Becher Tee. Ja, das konnte sie auch noch eigenständig schlucken und ein bisschen ja, kauen. Ja, aber das Schlucken hat sie so angestrengt, dass muss ich mir vorstellen, wie wenn man ihr eine faustdicke Kartoffel in den Hals steckt. So schwer war das. Ja, und dann ja. sind auch noch Krümel wieder rausgefallen. Ja. Und wie gesagt, am nächsten Tag hat sie gar nichts mit zu sich genommen, hat sie den Kopf auch weggedreht, sagten die Schwestern. Mhm. Und dass man sie also jetzt in Ruhe ließe. Mhm. Was ja auch richtig ist. Ja, aber sie verhungert ja praktisch. Mhm. Wenn sie nichts kriegt. Und dann habe ich gefragt, ob man nicht irgendwas machen könnte, so wie Astronautenkost und so weiter. Mhm. Und dann sagte man mir, das sollte ich ihr nicht mehr antun. Mhm. Ich weiß nicht, da muss so ein extra, ich weiß nicht mehr, wie sich das nennt, so extra so ein Zugang gelegt ja, werden. Ja, da muss ein Zugang gelegt werden, ja. Ja, mhm. Und ich habe eine Freundin, die Krankenschwester ist, die sagt auch gleich, als ich sie informierte, ich muss mal einen kleinen Schluck nehmen. Moment. Ich soll ihr das nicht antun. Ja, du sagst dann, deine Mutter ist seit anderthalb Wochen im Krankenhaus. Ja. Bis dahin, wie ging es ihr denn da? Also etappenweise immer schlechter. Mhm. Sie war ihr Leben lang selbstbestimmt, hat alleine gewohnt. Ich bin einmal die Woche hingefahren, habe sauber gemacht. Ich bin auch dann in der Woche nochmal hingefahren und habe für Essen gesorgt, was sie dann schon auf dem Herd vergammeln lassen hat. Mhm. Und dann hab ich sie, weil ich wohne außerhalb auf dem Dorf und sie in der Stadt, und meine Tochter wohnt auch in der Stadt, dann habe ich sie immer abgeholt. Und dann ist sie einmal die Woche, sind wir dann bei meiner Tochter gewesen. Und das hat ihr dann auch immer sehr gut getan. Mhm. Da hat sie auch gut mit gegessen. Aber dann fing sie plötzlich da auch an zu mosern. Dann wollte sie kein Fleisch mehr essen. Und dann hat sie auch immer weniger gegessen. Ja. Und ich weiß, dass das eine Art ist, dass das geht vom Gehirn aus bei den alten Menschen, dass das Gehirn sagt, ich stelle jetzt diese Tätigkeit ein, diese oder eine andere. Du hast auch den Eindruck gehabt, dass sie so in den letzten Monaten schon immer mehr abgebaut hat. Ja. Ja. Ja. Ja. Und, wenn ich sie besucht habe, jeden zweiten Tag bin ich zum Altersheim gefahren, dann habe ich Tee gekocht, dann haben wir zusammen Tee getrunken und selbst dann musste ich sie schon immer nötigen, dass sie das trinkt, damit sie genug Flüssigkeit kriegt. Hat sie denn, als sie dann noch so sprechen konnte, mal irgendwas gesagt, dass sie... Ja, sie hat keine Lust mehr. Ich will nicht mehr. Mhm. Ich sage, Mama, was sollen wir denn machen? Wir können die doch nicht einfach so, wie man dann so spricht, ne? Mhm. Ja. Jetzt will ich dir mal was sagen, Doris. Ja. Ich kann natürlich dein Gefühlszustand gut verstehen. Das ist deine Mutter. Ja. Das ist deine Mama. Du hast das ganze Leben mit deiner Mama verbracht. Und eine schöne Kindheit gehabt. Und eine schöne Kindheit, worüber du froh und dankbar sein sollst. Ja, wirklich. So. Jetzt geht es aber nicht um dich, sondern es geht um sie. Und wenn sie schon zu dir gesagt hat, dass sie eigentlich nicht mehr will, wenn sie den Kopf wegdreht, dass sie gar nicht mehr essen will. Sie ist 97 Jahre alt und du sagst, dass sie immer mehr an Kräften verloren hat. Dann finde ich, dass man so viel Respekt vor dem alten Menschen haben muss und auch vor dem Willen des alten Menschen, dass man ihn einfach in Ruhe lässt. Ja. Und wenn das bedeutet, dass er stirbt, dann bedeutet es das. Aber wie lange, Domian, wie lange die verhungert ja richtig? Nein. Das klingt immer so dramatisch. Ich glaube nicht, dass sie in dem Sinne verhungert. Wahrscheinlich ist das gar nicht so ein langer Prozess. Sie jetzt mit einer künstlichen Ernährung noch zu quälen, ja, eben. Finde ich eigentlich schlimm, muss das ich sagen. Das sagst du auch, ne? Ja, finde ja. ich. Hm. Ja, meine Freundin sagt das ja auch. Und vor allen Dingen ist es ja so, selbst wenn man, weil das ja künstlich zugeführt wird, wenn sie dann tatsächlich jetzt meinetwegen ins Koma fällt, wer fühlt sich dann zuständig, dieses abzustellen? Genau. Und ich sage nochmal, wir reden von einer Person, die 97 Jahre alt ist. Ja. Und wenn dein Umfeld, sogar deine Freundin, die Krankenschwester ist, das auch so gesagt hat, dann musst du so viel Liebe aufbringen und musst deine Mutter in Ruhe lassen. Ich muss auch dazu sagen, im Krankenhaus, also sobald ich sage, ich glaube, meine Mutter möchte umgelegt werden, weil sie dann so irgendwie so im Bett so rumringelt, die springen sofort. Oder wenn ich sage, können Sie ihr nicht irgendetwas geben, dass sie ruhiger schläft, dass sie meinetwegen keine Schmerzen hat, weil sie, die wiegt keine 50 Kilo mehr. Ja. Und aber die hat Arme und Beine wie Kinder. Deswegen wird es wahrscheinlich auch gar nicht so lange mehr dauern. Wenn man ja, sie das jetzt kann man, das sagt mir natürlich auch niemand, ne? Nein, das weiß auch, man auch nein, nicht. Kann man nicht sagen. Aber wichtig finde ich auch nochmal hervorzuheben, wenn du sagst, dass sie auch gesagt hat, noch vor, als sie sprechen konnte, ja, dass sie nicht mehr will. Ja, ja. Also sie das, ist ja das, aus ihrem das, ganzen Bekanntenkreis ist ja keiner mehr da. Und als die Letzten verstarben, da hat sie dann schon gesagt, jetzt bin ich die Einzige hier, was soll ich denn noch? Nur lasst mich noch. Also muss man den Willen des Menschen respektieren. Wenn es einem als Kind, und du bist ja ihr Kind, auch wahnsinnig schwerfällt. Na, gar keine Frage, gar keine Frage. Ja. Aber diese Kraft, finde ich, musst du aufbringen. Das musst du mal, diesen Dienst musst du ihr erweisen, aus Liebe heraus. Jeden Tag, wenn ich bei ihr bin, sage ich eben, wie dankbar ich hier bin. Ja, das ist gut. Eine schöne Jugend hatte. Ja, das finde ich toll, wenn du das machst. Was meinst du, wie schön das ist für einen so alten Menschen, der vielleicht im Sterben liegt, solche Worte zu hören von der Tochter? Dass sie, also deine Mutter, dir ein schönes Leben ermöglicht, ja, eine schöne Jugend. Ja. Was meinst du, was ihr das gut tut? Dann überleg mal, wo ich Kind war, das ist nach der Kriegszeit gewesen. Das war eine harte Zeit. Da wurden Kinder mit Prügel sozusagen erzogen. Da hieß es, ach, ein Schlag im Nacken hat noch keinen geschadet und sowas. Und das gab es bei uns zu Hause überhaupt nicht. So, und wenn du das alles deiner Mama schon immer wieder gesagt hast, ja, ist das so schön für sie. Ja. Da bin ich ganz, ganz, ganz sicher. Und wenn sie das noch merkt, du würdest sie quälen mit deiner künstlichen Ernährung, ich glaube, sie wäre ganz in ihrem tiefen Inneren ganz unglücklich. Und das darfst du ihr in der Endphase des Lebens nicht antun. Lass sie gehen, lass sie gehen, lass sie gehen, lass sie gehen. Das ist nur so schwer für einen, ne? Ja, ja. Ja, natürlich. Klar, aber du musst dir das immer wieder vor Augen halten. Ja, das tue ich auch schon in gewissem Maße. Ich bin ja auch nicht alleine, die so traurig ist. Es ist meine Tochter, mein Sohn, meine Schwiegertochter. Mhm. Und dann jetzt zu Weihnachten, wir haben auch Enkel, ich habe auch Enkelkinder. Ich weiß gar nicht, wie ich das durchstehen soll. Aber Doris, wahrscheinlich hat deine Mama es im Moment schwerer als du. Ja, sicher, bestimmt. Denn ich stelle mir so vor, dieses Abnehmen vom Leben, dass das sehr schwierig ist. Sehr. Allerdings, wenn sie merkt, dass sie gehen darf, wird es vielleicht für sie auch einfacher sein zu gehen. Ja, ich habe das heute Abend noch wieder gesagt. Sie soll sich das selber nicht so schwer machen. Sie soll doch einfach die Augen zumachen und einschlafen. Ich weiß nicht, ob das richtig war, aber doch, das ist richtig. Anders. Doch, das ist richtig. Und du darfst auch nicht zu viel weinen am Bett. Nee, das tue ich auch nicht. Dann drehe ich mich weg oder gehe raus und sage ich zu ihr, ich hole mir einen Kaffee oder so. Genau, das kannst du draußen machen. Ja. Und dann sind die Schwestern da, die mich trösten. Also das Umfeld so, das ist schon alles ganz okay. Und da bin ich auch sehr dankbar drum. Und ich bedanke mich auch bei dir und bei deinem Team, dass ihr mir zugehört habt. Ich habe dir meine ganz ehrliche Meinung gesagt, Doris. So wie ich es auch mit meinen Angehörigen machen würde. So habe ich es dir jetzt gesagt. Ja, ich danke dir. Und da wünsche ich alles Liebe und alles Gute für dich und deine Mama. Danke dir. Alles Gute, Doris. Danke, Jo. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte euch gerne hinweisen auf unser Thema übermorgen. Übermorgen haben wir Themennacht, Mittwochnacht. Und das Thema diese Woche heißt, ich habe vergeben. Und ich frage euch, hat euch schon mal jemand etwas sehr Schlimmes, etwas wirklich Schlimmes angetan? Und trotzdem habt ihr dieser Person vergeben. Vielleicht nicht sofort, aber nach einer gewissen Zeit und habt wirklich so mit diesem Menschen, seid mit diesem Menschen wieder im Reinen oder habt Frieden geschlossen mit diesem Menschen. Wenn ihr mir so etwas erzählen möchtet aus eurem Leben, dann meldet euch am besten schon mal per Mail domian@wdr.de oder dann natürlich auch gerne am Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung. Ich habe vergeben, das ist das Thema diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich bin verbunden jetzt mit Sven und Sven ist 20. Guten Morgen, Sven. Morgen. Morgen. Um was geht's bei dir, Sven? Ich glaube, ich bin solariumsüchtig. Mhm. Was führt dich zu dem Glauben? Das sagen mir Freunde und Bekannte. Mhm. Wie oft gehst du denn zum Solarium? Also ich habe eine Flatrate im Sonnenstudio, habe allerdings noch zwei Solarien zu Hause. Du hast zwei Solarien zu Hause? Ja, also einen so eine Sonnenbank, wie man sich die vorstellen muss, und einen so ein Solare im Himmel, die man sich übers Bett stellen kann. Und die gehören dir? Die gehören mir, ja. Was kosten die Dinger? Ach, den Solare im Himmel, den habe ich günstig geschossen für 1 Euro bei eBay. Achso. Für 1 Euro. Ja. Das war ja auch nicht die beste Qualität, oder? Doch, geht ab wie Louis. Ja, ah. Also, und die Sonnenbank, die hat, ach, die hatte ich von Bekannten, auch günstig, 250 Euro oder so. Und wo, hast du so viel Platz, das hinzustellen, das Zeug? Ja, wir haben Abstellraum, da ist genügend Platz. Ach so, also du hast zu Hause deine beiden Solarien und gehst auch noch, hast eine Flatrate in irgendeinem Solarium in einem Studio. Ja, richtig. Ja, wie oft, wie viele Stunden am Tag gehst du drauf? Wie viele Stunden am Tag? Ja, oder wie viel Mal, gehst du jeden Tag drauf? Ja, also jeden Tag mindestens. Mindestens jeden Tag? Ja. Und wie lange dann jeweils? So 25, manchmal 28 Minuten, kommt drauf an, wie blass ich mich gerade fühle. Hm. Ich gehe mal davon aus, dass du knackebraun bist. Also ich fühle mich ziemlich blass. Obwohl du jeden Tag, also im Durchschnitt 30 Minuten auf dem Solarium liegst. Richtig. Ja, das ist natürlich eine falsche Wahrnehmung, wenn jeder... Ja, ich weiß, aber im Spiegel sehe ich das zum Beispiel auch nicht, dass ich brauner geworden bin. Ja, weil du schon wahrscheinlich, ist die Haut so weit gesättigt, dass du es gar nicht mehr merkst, wenn es noch eine Nuance brauner wird. Das kann gut sein. Wie lange machst du das schon? Seit 3,5 Jahren so. Mhm. Also finde ich auch eindeutig zu viel, finde ich auch süchtig. Was tut's mit dir, wenn du es mal unterbrichst? Hast du schon mal versucht? Nee, fühle ich mich nicht gut. Was? Fühle ich mich nicht gut. Hast du schon mal versucht? Nee, habe ich. Nein, ich halte ja nicht mal einen Tag nicht aus, dahin zu gehen. Sven, also alle Wissenschaftler, alle Dermatologen und Hautärzte sagen ab und zu, ist ja mal okay, aber auf keinen Fall so wahnsinnig viel. Du spielst damit deine Gesundheit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du schöner wirst, wenn du so rostbraun gebraten bist. So toll sieht das auch nicht aus. Also ich krieg viele Komplimente, muss ich dazu sagen. Ja, die kriegst du vielleicht sonst auch. Ach, weiß man nicht. Was machst du vom Beruf? Ich bin zurzeit noch Auszubildender. Als was? Als Metallbauer. Metallbauer. Also wenn du sagst, dass du das nicht auf die Reihe kriegst, mal eine Woche mal auszusetzen, dann ist das eine Sucht, eindeutig. Woche? Ja, oder sagen wir mal 3 Tage auszusetzen. Nee, auf keinen Fall, das kriege ich gar nicht hin. Dann ist das eine Sucht. Finde ich, bist du da draußen? Das ist so laut. Nee, ich liege unter dem Solarium. Ach, du liegst jetzt? Das ist ja wohl krass. Nee. Also Sven, eindeutig finde ich zu viel. Spiel du mal mit deiner Gesundheit. Da musst du radikaler vorgehen. Ja, aber ich verstehe nicht. Also im Sonnenstudio sagen die, das ist ein bisschen zu übertrieben. Ja. Ich war noch nicht beim Hautarzt. Allerdings habe ich auch jetzt seit kurzem 3 Stellen am Arm, wo ich vermute, dass es Hautkrebs ist. Aber ich Angst habe, zum Hautarzt zu gehen, weil er mir sagen könnte, dass ich Hautkrebs habe. Wieso vermutest du, dass es Hautkrebs ist? Ich weiß nicht, das sind rote Stellen, die immer größer werden. Ja. Und die verschwinden irgendwie nicht. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Du gehst zum Hautarzt, lässt das mal checken und dann wird der Hautarzt dir wahrscheinlich richtig ins Gewissen reden, dass du das abbrichst und nicht mehr so oft drauf gehst, okay? Ja, aber das ist ja der gleiche Unterschied. Ja, also was reden wir lange? Geh zum Hautarzt, du spielst mit deiner Gesundheit und dann sehen wir weiter. Du gehst zum Arzt, okay? Ja. Sven, 20. Solariumsüchtig. Martin, 32, guten Morgen. Jo, hallo Domian. Martin, und was geht's bei dir? Ja, ich habe eigentlich einige Probleme, aber ich würde gern nur eins ansprechen, womit ich nicht wirklich klarkomme. Mhm. Und zwar geht's darum, 2008 habe ich mich, oder meine Ex-Frau, und meine Frau hat sich von mir getrennt. Ja, nach wie vielen Jahren? Nach 7 Jahren. Ja. Und... ich wurde nachts mit der Polizei rausgeholt. Wie? Du warst wegen nachts? Angeblicher Vergewaltigung. Oh. Ja. Dürfte aber sofort gehen, weil das natürlich nicht bewiesen war. Und du hast es nicht getan? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Ist es zu einer Verhandlung gekommen, zu einem Gerichtsverfahren? Nein, gar nicht. Es ist alles eingestellt worden. Ich dürfte sofort gehen und... dann wurde meine Frau nochmal von der Polizei vernommen und ihr fiel auf einmal ein, ich hätte meine Tochter missbraucht. Mhm. Weil wir haben drei Kinder, weißt du? Mhm. Und da? Ist natürlich rausgekommen, dass es nicht so war. Nur ich komme damit nicht mehr klar. Also die erste Beschuldigung von ihr war, du hättest sie vergewaltigt. Das hat die Polizei schnell geblickt, dass das nicht stimmte. Ich durfte am selben Abend nach Hause. Mhm. Die haben zur Staatsanwaltschaft gesagt, die wäre dumm wie Bohnenstroh. Und ich durfte sofort nach Hause. Mhm. Aber dann haben die doch bestimmt die zweite Anschuldigung auch nicht ernst genommen, die Polizei. Nein, nein, haben sie nicht. Aber ich komme damit nicht klar. Dass sie dir das vorgeworfen hat? Ja. Wie ist denn das heute? 2008 habt ihr euch getrennt, sagst du? Ich habe heute alle zwei Wochen meine Kinder. Die sind heute wie alt? Meine größte ist 7. Ja. Und die anderen sind 4 und 5. Mhm. Nur... Also die hast du regelmäßig? Ja, alle zwei Wochen. Ja. Wie lange dann? Ja, übers Wochenende, von Freitag bis Sonntag. Hast du Kontakt mit deiner ehemaligen Frau auch noch? Siehst du sie manchmal? Ich sehe sie öfter. Und sie setzt die Kinder immer als Druckmittel ein. Mhm. Also mein Problem ist, ich habe versucht, psychologische Hilfe zu finden, weil ich komme damit nicht klar, weil ich muss gestehen, ich habe einen Suizid hinter mir. Aber meine Psychologen in meiner Umgebung, die sagen immer, ein Jahr Vorlaufzeit. Hm. Was macht dir denn am meisten zu schaffen? Der Vergewaltigungsvorwurf oder der Vorwurf, dass du deine Kinder missbraucht hast? Dein Kind? Dass ich meine Tochter missbraucht habe. Hm. Ich habe die nie angefasst. Aber... Du weißt es, dass du sie nie angefasst hast? Und offensichtlich ist die Polizei sich auch ganz sicher, weil sie überhaupt keinerlei Ermittlungen eingeleitet hat. Warum trifft dich das dann so? Warum bist du nicht extrem wütend auf sie? Ich hasse die, das ist das Problem. Ich hasse meine Ex-Frau dafür. Ja, okay, das ist ja... Die Staatsanwältin hat sogar gesagt, sie drückt mir die Daumen, dass ich die Kinder kriege. Mhm. Aber das habe ich aufgegeben. Also es gab dann doch einen Prozess oder? Nein, gar nichts. Es gab nichts. Mein Anwalt hatte mit der Staatsanwältin telefoniert. Ach so. Nur es trifft mich. Ja, normal. Also dass du schlechte Gefühle oder Hassgefühle gegen deine Frau hegst, kann man ja verstehen, nachdem was vorgefallen ist. Aber dass es dich seelisch so runterzieht und trifft, wieso trifft dich etwas, was überhaupt nicht stimmt? Das kann ich nicht sagen. Also die ganze Ehe war eine Lüge. Hm. Wie war die denn? Ich meine, sie hat ja ihr wahres Gesicht dann am Ende gezeigt, aber in all den Jahren vorher, wie war sie denn da? 4 Wochen nach der Eheschließung ging sie fremd, erste Mal. Mhm. Ich habe ihr verziehen. Mhm. 2 Jahre später ist sie abgehauen für 2 Wochen zu einem anderen Mann. Ich habe ihr verziehen. Und so ging es immer weiter. Das heißt, wie oft ist die dir in den Jahren der Ehe fremdgegangen? 20, 30 Mal würde ich schätzen. 20, 30 Mal? Ja. Warum, und jetzt ist warum? Er lesbisch. Und wer hat sich dann von wem getrennt 2008? Sie hat sich von mir getrennt, weil ich einen Suizid begangen habe. Warum hast du den Suizidversuch begangen? Ich kam damit nicht mehr klar. Warum hast du dich nicht ganz einfach getrennt von ihr? Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Ich saß immer alleine zu Hause mit den Kindern. Fragt man sich ja auch, wieso hält ein Mann das so viele Jahre so aus? Warum? Warum tut man sich das? Weiß ich nicht. Ich habe mich nur in eine Wanne gesetzt und die Pulsadern aufgeschnitten. Und da hat sie dich gefunden? Ich habe sie angerufen und sie hat die Polizei geschickt, weil da war sie gerade wieder bei einem anderen Mann. Mhm. Also, ja, und dann haben sie mich halt weggesperrt. Wie lange? Für ein komplettes Wochenende. Mhm. Mhm. Wegen Suizidgefahr. Ja, ja, klar. Das macht man dann, manchmal macht man das so. Martin, ich mache mir richtig Sorgen um dich. Ja. Weil du bist... Ich muss gestehen, ich habe 2 Suizidversuche hinter mir. Ja, ich suche einen Psychologen in meiner Gegend, aber ich finde keinen, weil die sagen immer ein Jahr Vorlaufzeit. Ja, das ist das Üble. Das ist wirklich das Üble. Du musst dringend in Behandlung. Du musst dringend in Therapie. Wir beide sind uns so rational darüber im Klaren, dass diese Suizidgeschichten das Dümmste und Feigste ist, was du machen kannst. Ja, aber... Und das darfst du deinen Kindern auch nicht antun. was willst du tun, wenn dir so eine Scheiße vorgeworfen wird? Nee, dann ist mal gut. Dann ist das 3 Jahre her und du hast es nicht gemacht. Mensch. Ich komme damit nicht klar. Ja, dann musst immer du noch nicht. Aber Martin. Also ich kann ja verstehen, dass man in dem Moment gekränkt ist und tief verunsichert. Aber nun sind 2 Jahre rum und du hast es nicht getan und alle Welt glaubt dir. Ja, ich kriege ja meine Kinder. Die und du kriegst deine Kinder, ja, natürlich. Also müssen wir gar nicht über diese Thematik reden. Aber das macht mich alles verrückt. Kann mir aber auch vorstellen, dass du dich immer und immer und immer wieder halt auch in diesen Gedanken hineinsteigerst. Ja, also der Auslöser, muss ich sagen, war jetzt, dass ich meinen Stiefsohn sehen darf, den ich großgezogen habe. Den darf ich eventuell eine Stunde jetzt am Wochenende sehen. Ja, und inwiefern war das ein Auslöser? Ich liebe den Jungen über alles. Ich habe den großgezogen. Ja. Und bis jetzt sagte mir das Jugendamt halt, ich habe keine Rechte, weil ich bin ja nicht der leibliche Papa. Mhm. Ja, und jetzt darf ich den wahrscheinlich eine Stunde sehen und auch mitnehmen. Ja, aber das ist doch eine gute Nachricht. Ich weiß, aber es kommt alles hoch. Warum? Ich weiß es nicht. Weißt du, ich gehe ja noch ein bisschen weiter zurück. Ich glaube, dass du ja schon ziemlich angeschlagen warst während dieser Ehezeit. Denn ein wirklich im Leben stehender Mensch mit gesundem Menschenverstand lässt sich so etwas nicht gefallen, was du dir hast gefallen lassen. Ja. Was machst du so im Leben? Was machst du beruflich? Ich habe meinen Job geschmissen. Was hast du gemacht? Ich bin eigentlich Chemikant. Ja. Und habe meinen Job zum 31.12. geschmissen, weil ich seit einem Jahr krankgeschrieben bin. Ja. Und ich habe keine Lust mehr. Du bist krankgeschrieben, weswegen? Depression. Ja, das heißt, und Suizid. Ja, aber dann bist du doch auch in Behandlung bei einem Psychiater, oder nicht? Ja, bin ich. Sprichst du denn mit dem auch über deine Probleme? Ja. Und wie reagiert der darauf? Wie geht der damit um? Ja, der hat mir halt Tabletten verschrieben. Also der versucht das nur mit Tabletten zu lösen? Der hat mir Mirtazapin verschrieben. Aber... Ja, das löst sich ja nicht... Diese Tablette löst sich ja nicht, dass die Problematik, die du hast. Ne, nein. Nicht wirklich, ne. Du müsstest zusätzlich eine Gesprächstherapie machen. Das bietet aber dieser Psychiater nicht an. Nein. Und der kann dir das auch nicht schneller arrangieren, weil der kennt ja nun deinen Zustand. Der hat auch klipp und klar gesagt, also er ist nicht für Psychologie zuständig. Na, ein toller Psychiater. Er ist halt nur... Er schreibt mich krank und fertig. Und das seit einem Jahr. Unfassbar. Unfassbar, dass es sowas da gibt. Ja. Ich bin entsetzt, wirklich. Deswegen habe ich ja jetzt von deinem Team eine Nummer bekommen und ich hoffe, die können mir weiterhelfen. Ja, pass mal auf, jetzt machen wir es aber erstmal so, dass du mit meinem Psychologen sprichst. Ja, weil ich kann nicht mehr, das ist heute wieder so schlimm. Ja, aber du hast ja jetzt mit mir auch gesprochen. Ja. Und das heißt, wenn wir jetzt aufhören und dann legst du auf und dann ruft dich mein Psychologe, der Henning, an und dann bist du erstmal in guter psychologischer Betreuung. Und vielleicht hat er auch eine Idee, wie man in einem so akuten Fall wie deiner es ist, auch schneller an einen Termin dann kommt bei einer Therapie, okay? Das wäre super. Martin, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Henning gleich angerufen. Okay, ich danke dir für alles. Drücke dir die Daumen und wünsche dir alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. So, 1:38 ist es und das ist die Zeit von Jessica. Und Jessica ist 25. Guten Morgen, Jessica. Hallo, Jürgen. Hallo, Jessica. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist ein bisschen kompliziert, aber ich versuche es so einfach wie möglich zu machen. Sehr gut. So mögen wir es. Ich wollte noch zu Doris sagen, dass ich ihr ganz viel Kraft wünsche. Doris war die Dame, deren sehr alte Mutter im Sterben liegt, ja. Sehr nett von dir. Auch sehr bewegt. Ja, bei mir geht's darum, dass ich mit einem Albaner zusammen war, der illegal in Deutschland ist oder war, ich weiß es nicht. Ja, wie lange wart ihr zusammen? 2 Jahre. Ja. Und ich habe ihn über ein Internetportal kennengelernt, wo man Musik runterladen kann. Und wir hatten beide ein Profil, auch mit Bildern. Und er hat mich zuerst angeschrieben, weil er hat gesagt, ich bin süß und hübsch. Naja, und dann haben wir uns immer weiter unterhalten und immer weiter geschrieben. Und mir ist aufgefallen, dass er sehr intelligent ist und nicht auf den Kopf gefallen ist. Und irgendwann wurden die Gespräche intensiver. Wir haben auch zusammen dann angefangen zu telefonieren. Ja. Haben festgestellt, dass wir ungefähr die gleiche ähnliche Vergangenheit haben. Das hat uns dann natürlich noch mehr aneinander fasziniert. Und irgendwann ist es dann so weit gekommen, dass er zu mir nach Hause gekommen ist. Und da war er dann für eine Woche, habe ich ihn dann kennengelernt. Gleich war er dann eine Woche da? Ja, er war dann gleich eine Woche da, ja. Weil ich muss dazu sagen, er war, wo ich ihn kennengelernt habe, schon illegal in Deutschland. Und sein Aufenthaltsort war bei seiner Tante und bei seinem Onkel, die aber integriert in Deutschland sind und auch eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Und dass er illegal hier war, hat er dir gleich erzählt? Hat er mir gleich erzählt. Offenen Karten gespielt. Und er sprach perfekt Deutsch? Ja. Ja. Ja. Er hat als Kind, ist er in Deutschland groß geworden, bei seiner Oma. Nur das Problem war, dass seine Oma sich unter einem falschen Namen hier in Deutschland angemeldet hat und die Polizei ist da drauf gekommen und so wurde er dann mit 15 mit seiner Oma in Kosovo wieder abgeschoben. Ach so. Ja, und mit 17 oder 18 ist er dann nach Ungarn gegangen, hat sich da was aufgebaut, war dann auf der Durchreise nach Deutschland, um seine Familie zu besuchen, hat mich dann kennengelernt und ich war dann letztendlich der Grund, warum er dann weiter illegal hier geblieben ist. Aber du bist jetzt nicht mehr mit ihm zusammen? Nein. Warum nicht? Weil meine Familie das uns kaputt gemacht hat. Inwiefern hat deine Familie es euch kaputt gemacht? Ich habe meiner Familie erzählt, dass ich einen Freund habe und die haben auch mit ihm telefoniert. Sie wussten nur seinen Vornamen, nicht seinen Nachnamen. Sie wussten auch nicht das Geburtsdatum. Und nach einem Jahr habe ich gedacht, okay, ich kann das meiner Familie erzählen, denn die haben auch immer gefragt, wo kommt er her und wie alt ist er und was macht er. Und dann habe ich das eben meiner Oma erzählt, dass er illegal ist und dass er ein Albaner ist. Und meine Familie ist sehr streng deutsch. Und die haben das sofort nicht akzeptiert, dass er ein Moslem ist und auch noch illegal ist. Also da kam alles aufeinander, zueinander. Und Moslem wäre schon schlimm genug für sie gewesen wahrscheinlich und dann illegal auch noch. Genau, die haben gesagt, Mädchen, du bist blöd und pass auf, der will dich nur heiraten. Und dann habe ich gesagt, nein, das stimmt nicht, weil wir haben uns ineinander verliebt und wir haben die gleiche Vergangenheit. Und ich wusste einfach, dass es Liebe ist und dass es nicht wegen dem Heiraten ist. Ich habe das gespürt. Du hast jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, wir haben die gleiche Vergangenheit. Was meinst du damit? Ich bin nicht bei meiner leiblichen Mutter aufgewachsen. Ich kannte sie nicht und er kannte seine leibliche Mutter auch nicht. Ah, so meinst du es. Und er ist bei seiner Stiefmutter aufgewachsen mit dem Vater zusammen, genau wie ich. Und er wurde auch darüber angelogen. Ihm wurde gesagt, das wäre seine leibliche Mutter, genau wie bei mir. Ah, da hatte ich also Verbindungen und da gab es Parallelen im Leben. Genau. Und er hat seine leibliche Mutter bei mir zu Hause auch kennengelernt. Das habe ich ihm dann ermöglicht. Wie lange bist du jetzt getrennt von ihm? 7 Monate. 7 Monate. Ungefähr, ja. Da wundere ich mich sehr. Du bist eine Frau, eine junge Frau von, eine Frau, von eine erwachsene Frau von 25 Jahren. Hat deine Familie eine solche Macht? Schon immer. Ich muss dazu sagen, ich habe auch seit 7 Monaten überhaupt keinen Kontakt zu meiner Familie. Ich bin ganz allein. Also die Familie, wer hat dann konkret richtig Druck ausgeübt auf dich? Meine Familie schon seit meiner Geburt an. Nein, jetzt was denn, was deinen Freund anbelangt? Wer war der Hauptantreiber zu sagen, das geht nicht? Die Oma? Ja. Die Oma, der Opa, mein Vater, alle. Die haben alle gesagt, wir wollen das nicht? Ja, die haben auch gesagt, wenn du mit ihm zusammen bleibst, dann gehörst du nicht mehr zu unserer Familie. Die haben mir das auch verboten. Solche Geschichten hören wir ja hier oft umgekehrt. Wenn türkische Mädels anrufen, die erzählen, wir haben einen deutschen Freund und da sagen die Eltern es auch. Ja, und dann ich finde das ganz schlimm. Ich finde es ganz schlimm und ich finde es in diesem Fall auch ganz schlimm. Und dann sage ich den türkischen Mädels immer, ihr müsst für euer Leben entscheiden und nicht für eure Familie. Warum hast du nachgegeben? Ich habe nicht nachgegeben. Ich habe zu ihm gestanden. Ich habe gesagt, das ist mein Mann an meiner Seite, obwohl wir nicht verheiratet haben. Ich habe gesagt, das ist mein Mann an meiner Seite. Meine Familie, ihr wart für mich nie da. Ich habe nie Geborgenheit oder Wärme oder Liebe gespürt. Er hat mir das alles gegeben. So, aber dennoch hast du dich getrennt von ihm. Ich habe mich nicht getrennt von ihm. Wir mussten es tun, weil meine Familie hat, ich habe an einem Abend mit meiner Familie telefoniert und die haben dann so komische Fragen gestellt, wie heißt er nochmal mit Nachnamen und so. Und wo ich aufgelegt habe, habe ich gesagt, pass mal auf, da stimmt irgendwas nicht. Die haben mich so komische Sachen gefragt und ich wusste genau, ich habe denen nie erzählt, wie er mit Nachnamen heißt. Und dann habe ich gesagt, wir müssen deinen Onkel anrufen, du musst hier in Nacht und Nebel hier raus von mir. Ich glaube, da stimmt was nicht. Das heißt, die haben die Polizei benachrichtigt? Ja, und die war am nächsten Tag in der Früh auch bei mir. Und wo ist dein Freund jetzt? Ich weiß es nicht. Es gibt gar keine Verbindung? Nein. Keine Mail-Kontakt, SMS-Kontakt, gar nicht? Nachdem er dann weggegangen ist von seinem Onkel, hatten wir noch Kontakt. Wir waren auch noch zusammen. Und sein letzter Wohnort war in einer Studenten-WG. Mhm. Er hat sich dann einen falschen Pass besorgt, hat auch eine Arbeit gehabt. Ich hatte im November Geburtstag, haben wir noch geredet. Und das letzte Mal, wo ich ihn gehört habe, war am 20. November diesen Jahres. Aber wieso mailt er dir nicht? Das könnte er doch, von wo auch immer auf der Welt. Ja, ich weiß. Ich vermute, dass die Polizei ihn geschnappt hat. Ich vermute es, ich weiß es nicht. Weil der Kontakt ging einfach abrupt weg, seit vier, fünf Wochen. Selbst wenn sie ihn geschnappt haben, könnte er ja selbst dann, ich weiß nicht, wie das dann ist, ob er da groß lange inhaftiert wird oder ob er abgeschoben wird. Ich weiß es nicht. Wenn er abgeschoben worden wäre, könnte er ja auch vom Ausland aus mal Kontakt mit dir aufnehmen. Oder aus dem Knast könnte er auch Kontakt mit dir aufnehmen. Das ging ja auch irgendwie. Ich weiß gar nichts von ihm. Ich weiß nicht mal, ob er lebt, wie es ihm geht, wo er ist. Ich weiß gar nichts. Hältst du es für möglich, dass er auch so enttäuscht war, so von allem, dass er dann auch das jetzt hat zum Bruch werden lassen? Er war sehr enttäuscht, sicherlich. Gut, ja, da konntest du ja nichts für, aber vielleicht so generell enttäuscht von unserem Land oder von deinen... Von unserem Land war er sehr enttäuscht, sehr. Mhm. Denn er konnte perfekt Deutsch sprechen, er hat nichts verbrochen. Mhm. Das einzige Problem, was war, er hat es nicht geschafft, die Papiere aus Kosovo zu kriegen. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt noch arbeitslos und dann, wir haben auch einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Hattest du ihm denn in Aussicht gestellt, dass ihr vielleicht heiratet und somit das Problem löst? Sofort, ich habe gesagt, ich heirate dich sofort. Und was hat er darauf gesagt? Er hat gesagt, ja auch, aber aus Liebe. Mhm. Und dann haben wir einen Rechtsanwalt kontaktiert und der Rechtsanwalt hat gesagt, ich als deutsche Frau muss eine Arbeit nachweisen können, konnte ich nicht, also konnten wir auch nicht heiraten. Und diesen Heiratswunsch, die Bereitschaft, dass du gesagt hast, ich heirate ihn, das wusste deine Familie auch? Ja. Ja. Und da haben die dann Panik bekommen oder was auch immer und haben dann die Polizei eingeschaltet? Ja. Hm. Das heißt, du sitzt jetzt quasi in einer Sackgasse und kannst gar nichts machen? Nein, ich sitze in einer Ungewiss. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, wie es ihm geht. Ich komme damit nicht klar. Warum sollte er nicht mehr leben? Was sollte passiert sein? Weil es so abrupt war. Mhm. Das war so abrupt. Er hat sich immer wieder gemeldet. Immer wieder hatten wir Kontakt. Und er hat noch zu mir gesagt, Jess, so ist mein Spitzname, hat noch zu mir gesagt, wenn ich aus Deutschland rausgehe, ich werde es dir sagen. Mhm. Und das war einfach abrupt. Also gehe ich davon aus, dass ihm entweder was passiert ist oder dass sie ihn geschnappt haben und er keine Möglichkeit hat, sich bei mir zu melden. Vielleicht. Mhm. Ja. Und diese Ungewissheit, die macht mich einfach wahnsinnig. Das glaube ich. Ja, das glaube ich. Weil dir sind ja auch komplett die Hände gebunden, weil du gar nicht weißt, wo du nachforschen sollst. Du kannst nirgendwo nachforschen. Das war der erste Mensch, das war richtig mein Seelenpartner. Mhm. Ja. Wir konnten über alles reden. Bei ihm habe ich das alles bekommen, was ich von meiner Familie nie bekommen habe. Jetzt hast du mit der Familie auch gebrochen. Ganz gebrochen. Ja. Ja. Komplett. Wohnst du weit weg von der Familie? Ja, 400 Kilometer. Meine Familie wohnt in Bayern und ich wohne in Hessen. Das heißt, die haben von Bayern aus das alles gesteuert? Ja. Mhm. Du hast keine Arbeit im Moment? Doch, jetzt habe ich eine Arbeit. Ich arbeite jetzt in der Gastronomie. Mhm. Weil ich mir sage, steh auf, leb dein Leben weiter, er hätte es so gewollt. Ja, so musst du es auch sehen. So musst du es auch sehen und du weißt nicht, vielleicht ergeben sich doch noch irgendwelche Konstellationen, dass er vielleicht doch irgendwie wieder auftaucht und sich das Ganze auch gut regelt, auch im Rahmen der Gesetze gut regelt. Das stimmt. Das tut mir für dich sehr leid, weil das ist wie, als wenn jemand vermisst ist. Er ist einfach weg und man kann nichts sagen. Man weiß gar nicht, was los ist. Man weiß gar nichts. Wie vom Erdboden verschluckt. Man weiß nicht, wo man anfangen soll zu forschen. Man sitzt da. Diese Ungewissheit, die zerfrisst einen. für den wahrscheinlich sehr unwahrscheinlichen Fall, aber man weiß es ja nicht, dass er vielleicht jetzt irgendwo in Deutschland uns zuhört. Ja. Das wäre der Appell, dass er sich ja bitte zumindest mal meldet bei dir. Ja. Er weiß, wo er sich melden kann und wie er sich melden kann. Das weiß er, deine ja. Deine Kontaktdaten sind so, wie sie früher waren. Das ist alles genauso, wie es früher war. Mhm. Und er weiß auch, dass ich seit Jahren deine Sendung schaue und jede Nacht schaue und dass ich immer begeistert bin von dir. Wir haben dich auch oft zusammengeschaut. Mhm. Also, nehmen wir mal die kleine Chance, Jessica. Wer weiß, vielleicht sieht er uns auch im Ausland irgendwo. Ja. Und wenn es irgendwie geht, wäre es sensationell, wenn er sich bei dir melden würde. Und du wüsstest zumindest, was los ist. Und dann kann man ja unter Umständen auch noch warten. Aber du möchtest nur wissen, was los ist, ne? Wenn ich wüsste, wo er ist, welche Probleme er hat. Mhm. Kein Problem, ich könnte damit leben. Mhm. Aber ich weiß nicht, hat er was zu essen, hat er was zu anziehen, geht ihm gut. Ich weiß nicht. Jessica, das ist das, was ich dir hier anbieten kann. Dass sich das jetzt so ergeben hat hier. Ich würde es dir wirklich sehr wünschen, damit du Gewissheit hast, dass er sich meldet oder irgendjemand sich meldet bei dir, der dir sagen kann, was los ist. Ja. Drücken wir mal ganz fest die Daumen, dass irgendein Signal von irgendwoher kommt, ja? Ja. Alles Gute von Herzen, Jessica. Danke. Tschüss. Ich habe noch eine Frage. Mhm. Könnte ich vielleicht ein Autogramm von dir bekommen? Sehr gerne. Du legst bitte auf und wir rufen dich wegen deiner Anschrift nochmal an. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Und weiter geht es mit Susi. Und Susi ist 39. Hallo Susi. Hallo. Hallo Susi. Hallo, das ist jetzt voll komisch. Das ist auch komisch, glaube ich. Ich meine, da lange so lange wartet in der Wacht. Ja, das ist jetzt richtig komisch. Susi, um was geht's denn? Ja, es geht darum, ich habe vor 4 Wochen meinen Ehemann aus dem Haus geschmissen. Mhm. Du hast ihn rausgeschmissen? Ich habe ihn rausgeschmissen. Wir waren 14 Jahre verheiratet und 17 Jahre zusammen. Boah, so lange. Wieso hast du ihn rausgeschmissen? Ja, ich war bei der Arbeit. Es war zufällig auch unser Hochzeitstag, unser Verzender. Mhm. Vor 4 Wochen und meine Kinder kommen zu mir in die Arbeit. Die Große ist 18 und die Kleine ist 14. Mhm. Und dann kommt die Kleine und sagt zu mir, Mama, es ist was Schreckliches passiert. Ich muss unbedingt mit dir reden. Wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, komm bitte in mein Zimmer. Aber da war es für mich schon, ich habe sie angesehen, da ist irgendwas ganz Schlimmes passiert. Und dann habe ich sie gefragt, was ist passiert? Was sagst du mir sofort? Ich kann ja jetzt nicht mehr arbeiten. Mhm. Du musst mir sofort sagen, was los ist. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann hat sie angefangen zu weinen und hat gesagt, der Papa hat die Denise angefasst, also unsere älteste Tochter. Mhm. Also er ist der Stiefvater von der Ältesten. Mhm. Die war 2 Jahre als er praktisch, aber sie kennt nur ihn als Papa. Ja, also für sie ist er der Papa. Genau, für sie ist der Papa. Sie kennt zwar ihren leiblichen Papa, aber mit dem hat sie im Prinzip gar nichts zu tun. Und die Kleine, die ist 14? Die ist 14. Die hat es dir gesagt? Ja, genau, in der Arbeit. Gut, eben hier mein Adrenalinspiegel ist. Ich weiß nicht, auf 300 gestiegen. Ich wusste nicht, was? Das ist, kann nur ein schlechter Scherz sein. Aber du hast ja dann wahrscheinlich gefragt, ja, was ist denn genau passiert? Genau, was ist passiert? Und sie hat aber geheult. Ich habe gemerkt, dass es ist was Schlimmes passiert. Mhm. Und dann habe ich also meine Schürze runter und habe zu unserem Leiter gesagt, ich muss sofort nach Hause. Ich muss jetzt sofort nach Hause. Ich kann jetzt nicht da bleiben, geht es? Ja, er hat gesagt, ja, geht, er hat es mir wohl auch angesehen, irgendwas ist. Mhm. Und dann habe ich die Kinder gepackt, die Große war ja auch da gesessen, die hat schon auch geheult, weil sie es auch mitbekommen hat, dass mir die Kleine das gesagt hat. Aber die hat in dem Moment noch nichts Inhaltliches weiter gesagt. Jetzt nee, nicht, hast nee, du nicht nee. Zu ihr, hast du sie nicht angeguckt und hast gesagt, stimmt das? Oder? Nee, ich hab's einfach gemerkt, das sagt die einfach auch nicht so. Mhm. So, und dann seid ihr nach Hause gegangen? Genau, und dann habe ich im Auto, ich habe gesagt, komm, wir fahren jetzt nach Hause, wir müssen das klären. Und du erzählst mir jetzt auf dem Nachhauseweg zu der Großen eben, was ist passiert und sag mir alles. Ich will alles wissen, schonungslos, egal was passiert ist. Und was hat sie dir erzählt? Und der Weinen hat sie eben nur den Tag geschildert, dass er eben wieder ins Zimmer gekommen ist. Wieder? Das heißt, wieder. Also er seit sie sich erinnern kann, ein halbes oder dreiviertel Jahr, aber das kann sie nicht so zuordnen, weil es manchmal war es halt öfters und dann war es mal wieder ein paar Wochen nett. Also er ist ins Zimmer gekommen und was hat er mit ihr gemacht? Und er hat sie angefangen zu streicheln und immer intensiver und immer drängender. Und an diesem Tag aber war es so, dass er dazu gesprochen hat und hat gesagt, ich weiß auch nicht, warum mir das so gefällt. Dir gefällt es doch auch, du willst es doch auch. Bis zu diesem Zeitpunkt war aber sexuell noch nichts passiert. Nee. Ist denn dann sexuell was passiert? Bitte? Ist denn dann sexuell was passiert? Nein, also außer, sag ich jetzt mal, nur streicheln und also schon an den Hintern und Oberschenkeln entlangfahren und was? Intensiver, also irgendwas wollen. Was schon dramatisch also und schlimm. Sie ist ja schon 18, sie hatte schon. Ja, was schon dramatisch und schlimm genug ist, wenn der eigene Vater oder der Stiefvater, aber der wieder eigene Vater angesehen wird, wenn der das tut. Richtig. Das bringt ja die ganze Welt ins Wanken. Vor allem, es war, also gut, ich will nicht sagen, wir haben eine Musterehe geführt, das will ich jetzt nicht sagen, aber du hast ihn dann sicher doch damit konfrontiert. Ja. Wie hat er denn darauf reagiert? Die Maske ist sofort gefallen. Also er wusste, als ich zur Tür rein bin und mit den zwei Mädels da gestanden habe, hat er im Prinzip gewusst, was los ist. Ich habe es ihm angesehen, es ist die Wahrheit. Und obwohl ich noch gar nichts gesagt habe. Hat er es denn dann im Gespräch auch zugegeben? Er hat, gut, ich habe sofort gesagt, wir gehen jetzt ins Wohnzimmer und wir müssen sofort reden. Wir sind gar nicht so weit gekommen, weil er in dem Moment sofort gesagt hat, es tut mir leid, ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist, es tut mir so leid, ich kann es auch nicht erklären. Gut, ich bin ausgeflippt, ne? Ich bin total... Hast du ihn an dem Tag rausgeschmissen? Ja. Finde ich eine gute Reaktion. Also da gibt es auch keine Entschuldigung. Da gibt es keine Erklärung, keine Entschuldigung. Ich bin total... ausgerastet, ausgeflippt. Ich habe gesagt, du musst sofort hier raus, sofort. Wo ist er jetzt zur Zeit? Also zuerst die ersten zwei Wochen, das ist ja echt ganz frisch. Also das ist jetzt vor 4 Wochen passiert, am 15. November ist das passiert. Und er war zuerst die ersten 2 Wochen bei seinem Arbeitskollegen. Und jetzt hat er eine eigene Wohnung gefunden. Hat er denn versucht, mit dir immer wieder oder mit euch Kontakt aufzunehmen? Ja, schon. Und ihm geht schlecht, sagt er. Ihm geht so schlecht. Und wie geht's denn deiner Tochter, der 18-Jährigen? Die blockt total ab. Ich habe von diesem Thema gehört und natürlich, aber man nimmt es nicht wirklich wahr. Und dann, als es dann passiert ist, habe ich mich dann im Internet so schlau gemacht und dann habe ich Wildwasser gefunden. Und da habe ich mal angerufen wegen Hilfe. Ich war total verzweifelt, ich wusste gar nicht. Ich habe natürlich auch gedacht, vielleicht ist das schon vorher auch passiert. Als die noch klein waren, die Kinder, oder hat er die Kleine auch angefasst und so. Die Gedanken drehen ja da absolut durch. Da würde ich auch an alles denken, alles erstmal für möglich halten. Ja. Vor allen Dingen finde ich es auch so schwer für dich, so schlimm. Da bricht ja wirklich so ein ganzes Menschenbild zusammen, das du von deinem Mann hattest, mit dem du so lange zusammen warst, dass der sowas tut. Absolut. Und wenn du den sehen würdest und wenn du den kennen würdest, er ist so ein Charmeur und so ein liebevoller Mensch und ein hilfsbereiter Mensch. Und wenn andere Menschen lieben ihn einfach. Ja. Das ist, Er geht auf die Menschen zu, ist so offen. Susi, ich muss mal jetzt ganz unhöflich sein, meine Sendung ist gleich vorbei. Ja, du siehst, okay. Du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay, ja? Alles klar. Alles Gute und bis gleich. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht Stefan Weitershagen und morgen sind wir wieder da. Wieder eine freie Themennacht. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss.